Nummer 1. Sie hören folgende Informationen während eines Telefongesprächs. Mal sehen, ob wir noch einen Tisch frei haben. Das ist leider etwas zu spät, aber warten Sie mal. Moment, wenn Sie am Sonntag eine Stunde später kommen würden, also erst um 21.30 Uhr, könnte ich Ihnen einen Tisch für 5 Personen reservieren. Am Samstag habe ich leider nichts mehr frei. Sie können es aber gerne noch einmal am Freitag versuchen, falls eine Buchung abgesagt wird. Es tut mir wirklich leid, aber rufen Sie doch noch einmal am Freitag an.